Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Wilhelmsburg Solidarisch. Folge 3: Aus der Krankheit eine Waffe machen. Den Input, den ihr gleich als erstes hören werdet, wurde am 22. November 2018 auf den Debattenabend von Wilhelmsburg Solidarisch aufgenommen. Danach folgt der Recap, den wir am darauffolgenden Tag aufgenommen haben. Im Recap sprechen 4 Menschen von Wilhelmsburg Solidarisch über den Debattenabend und welches Fazit sie aus der Diskussion ziehen. Viel Spaß! Genau, wir haben unser Input aufgeteilt in 3 Teile. Der erste Teil ist erstmal eine Definition von Krankheit. Der zweite Teil behandelt ziemlich explizit das SPK, also das Sozialistische Patientenkollektiv. Und der dritte Teil sind Überlegungen von uns, was progressive Aussichten sind auf Krankheit oder solidarische Aussichten auf Krankheit. Genau, und der erste Teil ist, wie gesagt, die Definition. Wir haben sehr lange als Gruppe zusammengesessen in vielen Treffen und gemerkt, dass es ein sehr großes Thema ist. Deswegen verzeiht, wenn das wenn wir von verschiedenen, also wir werden jetzt von verschiedenen Blickwinkeln einmal auf Krankheit gucken. Erstmal zur Grunddefinition von Krankheit. Ganz banal, Krankheit ist eben nicht Gesundheit. Krankheit ist verminderte Leistungsfähigkeit. Sie findet in unserer Gesellschaft meistens im individuellen Körper statt und sie beruht auf Störungen im Körper oder in der Psyche. Wir werden heute viel als Krankheit, als Reaktion auf das kapitalistische System reden, den Abend über. Wir wollen aber auch voranstellen, dass Krankheit und Behinderung und Schmerz und Leid auch auf jeden Fall auch ganz klar materielles Gehalt hat und dass wir jetzt nicht sagen wollen, nur, das ist alles quasi durch der Kapitalismus und dadurch, und wenn es den nicht gäbe, dann gäbe es keine amputierten Füße mehr. Ne? Also das wollen wir nicht sagen, sondern wir nehmen diese materielle Grundlage durchaus ernst und an, sehen aber eben auch, dass der Kapitalismus da schon auch viel dran zu tun hat, wie wir mit Krankheit umgehen und was wir so über Krankheit denken. Davon abgeleitet zum Beispiel sagt Carolyn Lazard, dass wir unsere Körper auch als Fabriken denken können und führt diesen Gedanken weiter. Ich zitiere: Was passiert, wenn unsere Körper revoltieren und die Fabriken aufhören, so geschmeidig zu funktionieren? Vielleicht versuchen sie uns etwas über die Arbeitsbedingungen zu erzählen. So, genau, und dann kommen wir auf die verschiedenen Blickwinkel, die wir auf Krankheit haben können. Und eines ist: In der kapitalistischen Gesellschaft bestimmt sich der Wert eines Menschen durch seine Leistungsfähigkeit. In einer Gesellschaft wie dieser bemisst sich der Wert und die Berechtigung eines Menschen daran, wie leistungsfähig er ist und wie produktiv. Zunächst in Bezug darauf, wie viel Mehrwert er durch seine Arbeit erzeugt, aber auch, ob der Mensch grundsätzlich willens ist, sich zu betätigen. Wenn schon nicht in der Lohnarbeit, dann doch in der gesellschaftlichen Reproduktion, dem Fortbestehen der Gesellschaft. Genau, wir beide haben das ein bisschen aufgeteilt in unseren Inputs, dass jetzt erstmal Simon das Allgemeine sagt und ich versuche das nochmal durch Beispiele auszuführen. In dem Fall wäre so ein bisschen das Beispiel, einmal kann man sozusagen durch eine Pflege von Angehörigen dazu beitragen, dass diese Angehörigen der Gesellschaft eben nicht zur Last werden. Das wäre sozusagen ein Beitrag zur produktiven Gesellschaft und im Umgang mit Krankheit oder aber auch zum Beispiel, indem man Deutschkurse ehrenamtlich gibt und damit zur Nutzbarmachung von Geflüchteten beiträgt oder indem man Kunst macht und damit eben sozusagen identitätsstiftenden Wert schafft. Und genau, das wären so Möglichkeiten, wie man eben auch produktiv ist, ohne selber Lohn zu arbeiten. Dann ist so, bei Thema Krankheit ist mal die Frage, wer ist denn noch verwertbar und wer nicht krank ist, trägt eben nicht nur nichts bei, sondern kostet auch noch. Und insofern werden bei jungen Menschen, wird eher die Hoffnung befördert, dass diese ja noch heilbar sind und dann wieder produktiv sind. Audre Lourde, eine schwarze Feministin, hat mal gesagt, dass einige Individuen in der Gesellschaft auch gar nicht dazu vorgesehen sind, zu überleben und insofern ihnen weniger Wert beigemessen wird. Dann hat Krankheit immer auch eine historische und eine räumliche Komponente. Also wir müssen immer schauen, wann gucken wir auf Krankheit, also mit welchem Blickwinkel und wo in der Welt passiert was. Die Vorstellung dessen, was krank und gesund ist, hat sich mit historischen Epochen verändert. Zum Beispiel unterscheidet sich auch an verschiedenen Orten der Welt. Was wahnhaft oder gesellschaftlich nachvollziehbar ist, bestimmt sich im sozialen Kontext. Ebenso, ob ein Leiden angemessen ist oder nicht. Auch die Frage der Schuldigkeit, also der Selbstverschuldung von Krankheit, wird von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich bewertet. Erst die Wissenschaft von Psyche und das Konzept von Hygiene begann die Dinge als krank oder krank machen zu verstehen. Also erst wenn ich einen Begriff habe von was ist eigentlich Hygiene und so, dann werden mir andere Dinge erst bewusst, was dann eigentlich die abgeleitete Krankheit denn davon ist. Soziale Phänomene werden mittels biologischen Begründungen als krank festgeschrieben beziehungsweise den unteren Klassen als quasi in ihrer Natur liegend angehängt. Beispiel für einen historischen Wandel in den letzten Jahrzehnten ist natürlich immer wieder die Debatte zum Beispiel über ADHS. Also wann wird Kindern zugeschrieben, dass sie vermeintlich normal sind oder wann wird eben gesagt, du hast ein ADHS-Syndrom, was bei Kindern und dem System Schule natürlich viel mit der Frage der Disziplinierung und der Gewöhnung an Autoritäten und dem Akzeptieren von Autoritäten zu tun hat. Erwachsene wiederum, die zum Beispiel in der Werbebranche sind, von denen ist es sehr wohl gewünscht, dass sie hyperaktiv und auf Speed durch die Gegend laufen und dabei sehr schnell und zappelig sind. Historisch ist natürlich das Beispiel Hysterie, was Frauen zugeschrieben wurde, die sich gegen gewalttätige Männer zur Wehr gesetzt haben. Relevantes Beispiel, Frauen, die widerständig waren, aber auch die zum Beispiel in ihren Gemeinden den Mund aufgemacht haben gegen den Vorsteher in der Gemeinde, die wurden mit der Diagnose Hysterie überzogen und sie wurden damit quasi entmündigt. Die ganze Debatte um Hygiene und Moralvorstellungen hat sich historisch immer wieder vor allen Dingen auf die Unterschicht übertragen, der zugeschrieben wurde, sie sei pervers, deviant, sie sei Überbringer von Krankheiten und eben insgesamt eine Gefahr, die gesellschaftlich kontrolliert werden müsse. Das Beispiel von wo die Natur entscheidet, wer eben gesund oder krank ist, ist ein Beispiel Homosexualität, wo dann gesagt wird, naja, die Natur ist, sich eben fortzupflanzen. Und insofern sei Homosexualität nicht natürlich, weil es nicht der Fortpflanzung diene und entsprechend krankhaft. Letztes Beispiel zum Thema Hygiene wäre Autoimmunkrankheiten, wodurch eine Überhygiene in den aktuellen Gesellschaften eben solche Krankheiten erzeugt werden. Genau, dann muss betrachtet werden, dass die Begriffe Krankheit und Gesundheit immer normativ zu sehen sind. Wir haben die Gesundheit als Norm verinnerlicht. Im Kapitalismus ist das Streben nach Gesundheit ein Streben nach Leistungsfähigkeit des Individuums. Krankheit ist etwas, das behandelt werden muss. Es wird eine bestimmte Norm vermittelt. Sei gesund, sei arbeitsfähig, lass dich nicht gehen, es sei denn, du hast es dir verdient. Das heißt, wir gucken Leuten gerne zu, die Wellness machen und lesen dann in Bunte und Gala nach von den Celebrities, die irgendwo Party machen, das ist cool. Aber wer ein Hartz-IV-Empfänger macht irgendwo Party und lässt es sich gut gehen, dann ist das ein Skandal, dass die Leute auf Steuergeldern irgendwas machen. Krankheit bestimmt sich über die Abweichung. Krank ist das, was nicht gesund ist. In den meisten Fällen die als Gefahr verstandene Abweichung, also etwas als unmoralisch, zweifelhaft oder pervers bestimmt. Ja, vor allen Dingen ganz viel Zuschreibung an sexuelle Abweichungen. Also Frauen dürfen nicht so viel Sex haben wie Männer, ansonsten sind sie irgendwie promiskuitiv und krank. Und auch das Beispiel Homosexualität natürlich wieder. Wir haben in der Vorbereitung darüber diskutiert, dass es natürlich viele Abweichungen gibt, die als krank bezeichnet werden und von der Gesellschaft als problematisch gesehen werden. Andererseits gibt es auch Beispiele, die Abweichungen sind und krank sind und neurotisch sind, die aber funktional sind. Also das Beispiel von einem Manager, der seine 70 Stunden arbeitet und super größenwahnsinnig ist, der ist in dem Sinne funktional krank. Wenn die gleiche Person Krankenpfleger wäre und die ganze Zeit den Leuten im Krankenhaus davon erzählt, wie geil sein Leben ist, dann wäre er eben dysfunktional krank. Der nächste Blickwinkel von uns umfasst das Konzept der Gouvernementalität. Also Foucault schließt in seinem Konzept der Gouvernementalität an. Hiermit beschreibt er, dass jenseits der Regierung von außen wir selbst das normative Prinzip der Gesundheit verinnerlichen und vorantreiben, uns also selbst disziplinieren. Das gilt natürlich nicht nur für Gesundheit, sondern auch ganz, was weiß ich, für Sachen wie Repression. Also irgendwann braucht es eben nicht mehr den Bullen, der uns unterdrückt, weil wir schon selber so verinnerlicht haben, dass wir aufpassen, was wir tun, wie wir uns bewegen, was wir sagen, was wir ins Internet stellen. Und das Gleiche gilt dann aber eben auch für die Gesundheit, weil die Vorgabe der Gesellschaft schon so klar ist, sei gesund, mach das, habe ich eben Schuldgefühle, nicht zur Arbeit zu gehen, nur weil ich jetzt ein bisschen krank bin. Das wäre dann ein Beispiel, aber genau. Ich will dir nicht vorgreifen. Alles gut. Viele Beispiele sind immer gut für Verständnis. Genau, also wir übernehmen sozusagen dieses Dispositiv der Gesundheit und regieren eben uns selber und disziplinieren uns selber und versuchen uns eben fit und arbeitsfähig zu halten. Und wenn wir dann eben krank zur Arbeit gehen und uns dahin schleppen, könnte man ja sagen, dass wir nach dem Feierabend sagen, okay, scheiße, jetzt war ich schon krank arbeiten, jetzt will ich wenigstens noch irgendwie Freunde treffen und es mir gut gehen lassen. Meistens ist es dann aber eher die Situation, dass wir nicht nur krank arbeiten, sondern uns dann danach einfach ausschließlich schonen, um für den nächsten Arbeitstag wieder fit zu sein. Die Begriffe von Krankheit und Gesundheit sind eingebettet in Herrschaftsverhältnisse. Neben dem Druck, arbeitsfähig zu sein, bedeutet dies Kontrolle über die Mitglieder der Gesellschaft. Nicht ohne Grund ist das System der Krankenbetreuung ein institutionalisiertes. Die Kranken sollen unter der Kontrolle des Staates in den Krankenhäusern das Mindestmaß an Behandlung erhalten, das sie im besten Falle wieder arbeitsfähig macht. Goffman spricht in seinem Buch Asyl von den totalitären Institutionen und meint hiermit nicht nur Gefängnisse und Psychiatrien, sondern auch Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Über die Totalität sprach auch die RAF. Es gibt einen Text, in dem halt gesagt wird, hinter dem Lehrer steht der Bulle, steht der Knast. Hinter deinem Vermieter steht der Bulle, steht der Knast. Also, dass man diese ganzen Institutionen als totalitär begreifen kann. Foucault stellt die Gewaltförmigkeit gegenüber der Abweichung in seinen Texten Überwachung und Strafen und Wahnsinn und Gesellschaft dar. Mit der Aufklärung sonderten die Gesellschaften die Abweichung der Vernunft aus. Die Vernunft ist als rationale, männliche, weiße Herrschaft konzipiert. Die Abweichung war also nicht nur der Wahnsinn dergleichen, sondern vor allem das andere, das als wahnsinnig diagnostiziert wurde. Zum Beispiel Frauen, kolonialisierte Sexarbeiterinnen, Homosexuelle, Waisenkinder, Behinderte, Widerständige. Diese Subjekte waren nicht mit der neuen aufgeklärten Gesellschaft zu vereinbaren und wurden in Institutionen verwaltet und entrechtet. Ja, und diese Entrechtung findet natürlich nach wie vor statt. Es gibt Leute, denen zugeschrieben wird, dass sie psychotisch seien und sie werden zwangseingewiesen. Obdachlose haben höheres Risiko, zwangseingewiesen zu werden oder in den Institutionen kontrolliert zu werden. Dann behinderte Menschen und also behinderte Frauen oder auch Frauen in Gefängnissen werden unter Medikamente gesetzt oder aufgefordert oder gezwungen, sich zu sterilisieren. Genau, in einer Debatte mit einem Freund neulich haben wir nochmal viel auch über Behinderung gesprochen, wo ich nochmal dachte, auf wie vielen Ebenen eben diese Entrechtung nochmal stattfindet. Und zwar mit dieser Idee, dass behinderte Menschen eben nicht vernünftig sind und sie sich eben selbst nicht in der Gesellschaft, dass sie selber nicht in der Lage seien, Entscheidungen zu treffen. Und das legitimiert dann, dass ein Mindestlohn zum Beispiel in den Werkstätten nicht gezahlt wird, dass ein Wohnort nicht frei gewählt werden kann oder finanziell die Mittel für die benötigte Beweglichkeit versagt werden, aber auch Verwirrung von Sexualität oder der Gründung von Familien. Krankheit wird individualisiert betrachtet und nur im Privaten besprochen. Du bist deines Glückes Schmied gilt eben auch hier. Du musst dabei nicht fit sein, um politisch aktiv zu sein oder um etwas für das Kollektiv zu leisten, was ja, wenn man eine sozialistische Gesellschaft von hätte, auch ein Anspruch wäre für die Gesundheit. Man könnte ja sagen, hey, sei gesund, damit du für andere da bist und damit du für andere coole Sachen machen kannst, sondern es geht halt immer um dich und deine Arbeitsfähigkeit. In dem Sinne wäre sozusagen diese Zuschreibung nicht die Verhältnisse, nicht deine Arbeit machen dich krank, sondern die Frage, wie du damit umgehst. Es ist nicht das Essen, das dich krank macht, sondern deine Essgewohnheiten. Es ist nicht der Stress oder die Zumutung im Jobcenter, die dich krank machen, sondern die Frage, wie du mit Stress umgehst. Kaufst du dir eben Wellness oder rauchst du Zigaretten und bist damit eben selbstdestruktiv? Zum anderen meint es auch, dass Krankheit eben in einem als Individuum auftaucht. Der Fehler liegt bei dem Individuum, dass er krank geworden ist. Und so ist es auch das Individuum, was dafür verantwortlich ist, wieder gesund und arbeitsfähig zu werden. Du sollst nicht das Verhältnis ändern, sondern du sollst dein Verhältnis zum Verhältnis ändern. Also positiv denken, Sport machen, meditieren oder eben eine Therapie machen, und zwar individuell in Bezug auf deine Biografie bezogen. Das Denken über Krankheit ist dabei auch ein persönliches Gut und wird eben nicht politisch betrachtet. Nur eine selbst äußert sich über die eigene Krankheit, im Zweifelsfall noch die romantische Zweierbeziehung, die dann eben die Verhältnisse und die Resultate auffangen soll. Dann haben wir in der Vorbereitungsgruppe darüber besprochen, dass die Annahme von einer Diagnose auch zur Übernahme von Krankheitsbildern führen kann. Die Fremdzuschreibung wird zur Selbstbeschreibung. Krankheit wird so eher akzeptiert, als dass geschaut wird, wogegen der Körper oder die Psyche rebelliert. Wenn wir jetzt wieder in dem Bild bleiben, dass wir unsere Körper auch als Fabriken denken können, die im Kapitalismus revoltieren, also dass die Krankheit irgendwie einen Grund hat, wogegen sie gegengehen will. Genau, ob ich eben sage, ja, ich nehme diese Diagnose depressiv zum Beispiel an, oder ob ich sage, ich bin einfach scheiße drauf, kann darüber entscheiden, ob ich es eben schaffe, mir in den Arsch zu treten. Anderes Beispiel, die Diagnose von Borderline-Persönlichkeitsstörung wäre auch so ein Beispiel, wo dann die Übernahme bedeuten würde, okay, wenn ich jemanden als scheiße beurteile, dann liegt das daran, weil meine Persönlichkeit gestört ist und ich nur vermeintlich schwarz-weiß denken kann. Vielleicht ist die Person mir gegenüber aber auch einfach scheiße. Dann ist Krankheit ein Mittel der Herrschenden, um Protest zu delegitimieren. Ja, wir hatten da einige Beispiele auch zu gesammelt. Also einerseits ist natürlich häufig immer in unseren Gesellschaften die Frage, wie ich sozial positioniert bin, die Frage, ob mir politisch Gehör geschenkt wird. Also historisch auch und aktuell nach wie vor sind schwarze Frauen im Zweifelsfall, denen wird eher zugeschrieben, dass sie spinnen, als dass eben weißen Männern das zugeschrieben würde, denen dann eher geglaubt wird. Politisch gesehen ist auch, wenn wir alle, wenn wir gegen die Cops revoltieren und so aggressiv sind, dann wird das Ganze als krankhaft bezeichnet und die einen sagen, der Kapitalismus ist das Krebsgeschwür und die anderen sagen, der schwarze Block ist das. Dann, Krankheit kann als Ausflucht benutzt werden, Konflikte nicht führen zu müssen. Kennt ihr das? Sich krank melden bei der Arbeit, weil die Bedingungen gerade so scheiße sind, oder beim Plenum sagen, ich bin krank, anstatt zu sagen, eigentlich läuft hier gerade irgendwie was schief. Also so ein bisschen die Frage, wie kommen wir aus Verpflichtungen auch raus, auf eine einfache Art und Weise sich krank zu melden, weil das eben nach wie vor ein legitimes Mittel ist. Und dabei eben nicht zu funktionieren und sich krank melden und stattdessen schlafen, gammeln oder sich dem Rausch hingeben, kann widerständig sein. Es kann aber auch das Risiko bergen, sich darin zu verlieren und den Antrieb tatsächlich zu verlieren. Und nicht zuletzt begegnet uns Krankheit im Rahmen von Willensburg solidarisch häufig in Verbindung von Armut. Die beiden Belastungen wirken wechselseitig. Armut erzeugt Krankheit und Krankheit macht arm. Poliklinik hat das gerade nochmal wieder in Stickern aufgegriffen. Arme Menschen leben 10 Jahre kürzer, tatsächlich statistisch nachvollziehbar. Das liegt natürlich nicht daran, dass arme Menschen irgendwie schlechtere Gene hätten oder schlechter ihre Zähne pflegen würden oder so, sondern an Sachen wie Stress und Sorgen, an Überbelegungen der Wohnung, an Schimmel, an beschissenen Lebensmitteln, die man sich dann mit wenig Geld nur leisten kann oder dass man weniger Urlaub machen kann, was auch immer. Armut macht krank. Andererseits macht Krankheit oft auch arm. Einerseits, weil man dann einfach weniger arbeiten kann, wenn man krank ist. Das heißt, weniger Geld verdienen kann. Andererseits, weil man zum Beispiel, wenn man sich schlecht bewegen kann, dauernd Geld für den Transport bezahlen muss, also eine HVV-Karte oder ein Taxi oder einen Rollstuhl sich selber kaufen muss. Und solche Zuzahlungen, die nicht von der Kasse übernommen werden, sind eben teuer und machen arm. Genau, soweit erstmal so von sehr verschiedenen Blickwinkeln unsere Sicht auf Krankheit. Und jetzt nochmal so ein konkretes Beispiel aus der Historie. Genau, ich würde euch gerne etwas über das sozialistische Patientenkollektiv erzählen. Das ist relativ viel Inhalt und deswegen habe ich mich entschieden, das aufzuschreiben und vorzulesen. Ich werde versuchen, das sehr langsam vorzulesen, einmal damit es verständlich bleibt und damit ich mich selbst nicht verhaspel, weil ich doch etwas aufgeregt bin. Es wurde eben schon mal genannt, das sozialistische Patientenkollektiv wird auch immer wieder abgekürzt als SPK. Genau, ich würde einfach mal anfangen. Das sozialistische Patientenkollektiv ist 1970 in Heidelberg an der Psychiatrischen Universitätspoliklinik entstanden. Die Patienten, die sich dort befanden, mussten immer wieder feststellen, dass sie nur dann behandelt wurden, wenn sie gewisse Qualifikationen mitbrachten. Entweder eine wissenschaftliche Verwertbarkeit ihrer Krankheit, denn die Universitätspoliklinik ist ja eine Ausbildungsstätte und Karriereetappe für Ärztinnen, oder eben einen vollen Geldbeutel. Die Auswahlkriterien für eine Psychotherapie orientierten sich am Lebensalter und Bildungsstand der Patientin. Ohne Abitur oder wenn sie über 35 Jahre alt waren, wurde sie nicht in Behandlung genommen. So sagte beispielsweise der damalige Klinikdirektor, Wissenschaft fordert eben Opfer. Wenn Forschung und Krankenversorgung miteinander in Kollision geraten, so müssen eben auch mal Köpfe rollen. Die Patientinnen mussten also feststellen, dass es im sogenannten Gesundheitsapparat ganz und gar nicht um ihre eigenen Interessen oder Bedürfnisse ging. Hier das SPK. Die Patienten waren nicht mehr so ohne weiteres bereit, sich schlimmer als Vieh verwalten, verschieben und abspeisen zu lassen. Sie forderten ihr Recht auf Therapie. Sie begannen sich zu organisieren. So fand in der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg am 5. Februar 1970 die erste Patientenvollversammlung in der Geschichte der Medizin statt. Die Patientinnen hatten sofort mit ärztlicher Repression zu kämpfen. Dennoch forderten sie die Rückkehr von Dr. Wolfgang Huber, der gekündigt worden war, weil er sich auf die Seite der Patientin gestellt hatte. Nach einem 1,5-tägigen Hungerstreik im Dienstzimmer des Verwaltungsdirektors konnten die Patientinnen ihre verschiedenen Forderungen durchsetzen. Sie waren nun eine relativ autonome Arbeitsgruppe, aber hatten an verschiedenen Stellen immer wieder mit dem herrschenden System zu kämpfen. An dieser Stelle musste ich leider erstmal mit dem geschichtlichen Abriss abbrechen, um eher auf die Frage, wie das SPK Krankheit und Gesundheit theoretisch bestimmt, zu kommen. Vorweg würde ich die Einschränkung machen, dass sich das SPK hauptsächlich mit sogenannten psychischen Krankheiten beschäftigt hatte, wobei ich es spannend finden würde, darüber zu sprechen, inwieweit sich diese Theorie auf Krankheit allgemein anwenden lässt. Das SPK bezieht sich viel auf Hegel und Marx. Dem SPK zufolge wird Krankheit kollektiv produziert und ist unter anderem Ausdruck des Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, also dem Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, dass die Produktion von Waren die Destruktion von Leben bedeutet. Natürlich ist sich das Kollektiv bewusst, dass es auch schon Krankheiten vor dem Kapitalismus gab. Sie sagen, zu Marx-Zeiten trat dieser Widerspruch in Form von materieller Verelendung auf, also Hungersnöte, Arbeitslosigkeit, hohe Kindersterblichkeit und so weiter. Heutzutage, also 1970, trete dies eher in psychischer Massenverelendung auf. Diese kollektiv produzierte Krankheit wird aber individuell behandelt. Ein Zitat vom SPK. Die Krankheit erscheint beim Individuum in Form verschiedener Symptome, entsprechend seiner Funktion im Produktionsprozess. Als Beispiel nehmen sich hier Neurosen, Magengeschwüre, Autoritätsstrukturen, sexuelle Probleme und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist die Krankheit, also das Gemeinsame aller dieser Symptome, die Einheit von Protest gegen die mörderischen Produktionsverhältnisse und Hemmung dieses Protests. Ich möchte nochmals diese dialektische Bestimmung betonen. Krankheit als Protest und gleichzeitig als Hemmung dieses Protests. Weiterhin sagt das SPK, die progressive Seite der Krankheit besteht im Protest gegen das kapitalistische System, indem sie die Unmenschlichkeit des Kapitals darstellt. Ihre reaktionäre Seite besteht darin, dass die Krankheit, solange sie individuell verwaltet wird, das System nicht ernsthaft in Frage stellen kann, um es greifbarer zu machen. Hier wird davon gesprochen, dass sich das Menschliche gegen die Verhältnisse wehrt, die es ständig auf etwas Unmenschliches reduziert. Beispielsweise, dass Menschen zu einem Objekt gemacht werden, dass sie immer wieder gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie gar nicht machen möchten. Das SPK geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Krankheit ist Entfremdung, aber als subjektiv, als erlebte körperliche und seelische Bedürftigkeit der Einzelnen. Hier muss ich etwas ausholen, um den Begriff der Entfremdung grob zu erklären. Natürlich ist Entfremdung beim SPK ein marxistischer Begriff, aber ich fand es in der Vorbereitung sehr spannend festzustellen, dass Entfremdung auch schon weit vor Marx, so schon in der Antike, teilweise verstanden wurde als Zustände geistiger Entrückung und Verwirrung sowie Geisteskrankheit. Bei Marx erscheint dieser erstmal als ökonomische Kategorie, also als Folge davon, wie produziert wird, beispielsweise als Warenfetischismus und als entfremdete Arbeit. Grob gesagt können wir unter Warenfetischismus verstehen, dass unsere gesellschaftliche Beziehung zueinander nicht mehr als diese auftauchen, sondern als etwas Äußerliches, als etwas der Ware anhängendes, in verständlicherer Form. dass meine Arbeitstätigkeit scheinbar nichts mehr mit deiner Arbeitstätigkeit zu tun hat und plötzlich nur noch über den Preis, das Geld vermittelt zu sein scheint. Binia Damschak hat das mal als die schöne Seite vom Kapitalismus bezeichnet, dass eigentlich alle Menschen in der Welt in Beziehung zueinander stehen. Bedürfnisse lassen sich nur befriedigen durch die Arbeit anderer. Bei der Produktion eines Keks arbeitet indirekt die ganze Menschheit zusammen. Allerdings ist im Kapitalismus diese allseitige Abhängigkeit aller kein Miteinander, sondern eine individuelle Autonomie voneinander. Es lässt sich also sagen, die Bürgerin trägt in ihrem Portemonnaie den gesellschaftlichen Zusammenhang spazieren. Der Mensch hat sich von den anderen Menschen entfremdet. Als nächstes hätten wir Entfremdung der Arbeit. Diese hat mehrere Dimensionen. Eine ist, wenn das Produkt der Tätigkeit nicht mehr unmittelbar der Zweck der Tätigkeit ist. Also wenn Menschen Paläste bauen, nicht um einen Palast zu bauen, sondern um Geld zu bekommen, um andere Bedürfnisse zu befriedigen. Die Arbeit wird zur Zwangsarbeit, als ein Mittel, um Bedürfnisse außerhalb von ihr zu befriedigen. Hier sagt Marx, der Arbeiter fühlt sich daher eher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Ebenso kann die Arbeiterin im Kapitalismus das Produkt ihrer Arbeit nicht mehr als ihr eigenes nennen. Beispielsweise der Stuhl, den sie hergestellt hat, ist einerseits eine Vergegenständlichung ihrer Arbeit, also ihre Bewegung, ob im muskulären oder geistigen Sinne. Andererseits wird dieser Stuhl dann auch noch weggenommen. Das Ganze wird dann zu einer ihr fremden, feindlich gegenüberstehenden Welt. Der Mensch hat sich von sich selbst entfremdet. Nicht in dem Sinne, dass er ursprünglich, beispielsweise als Kind, noch ein Ganzer war, sondern den herrschenden Verhältnissen notwendigerweise so auftauchen muss. Gleichzeitig ist diese Entfremdung auch eine Bedingung für den Kapitalismus. Also diese Welt muss erst hergestellt werden, wo wir nichts haben und unsere Bedürfnisse sich nur indirekt durch Lohnarbeit erfüllen lassen. Analog dazu sagt das SPK, was Krankheit ja als Entfremdung begreift, dass ebenso Krankheit eine Bedingung für Kapitalismus ist und in ihm produziert wird. Krankheit ist in sich gebrochenes und sich selbst widersprechendes Leben. Natürlich ist Entfremdung und somit auch Krankheit, wenn wir der Bestimmung vom SPK folgen, nicht für alle gleich. Ein kurzes Zitat von Marx. Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigene Macht und besitzt ihr den Schein einer menschlichen Existenz. Die zweite fühlt sich in der Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz. Ich möchte auch anmerken, dass wir den Begriff der Entfremdung nicht nur ökonomisch begreifen sollten. Beispielsweise hat Franz Fanon über den Zusammenhang von Entfremdung und Kolonisation geschrieben. Darauf kann ich leider nicht eingehen. Ich will nun gerne ein paar konkretere Beispiele nennen, gerade weil diese zu finden mir selbst in der Vorbereitung sehr schwer gefallen ist. Am greifbarsten fand ich den Zusammenhang von Krankheit und Entfremdung zu verstehen bei dem Thema Depression, schlicht gesagt aufgrund persönlicher Erfahrung. Vielleicht lässt sich gerade die Depression verstehen als die Entfremdung von all den anderen Menschen um dich herum und eben von dir selbst, von deinen eigenen Gefühlen. Es ist das Begreifen, dass das Leben um dich herum und was du selbst fühlst, kaum als ein Leben zu bezeichnen ist. Das Verstehen der Sinnlosigkeit der meisten Dinge, die du tust. Das eigene Leben ist plötzlich etwas Getrenntes von dir. Das SPK meinte mal, dass die Krankheit in sich selbst widersprechendes Leben ist. Lässt sich Depression also als eine Form von Leben verstehen, eine Form, die aber eben lebensmüde ist? In Texas gab es vor ein paar Jahren ein Revolutionary Mental Health Program, organisiert von einer studentischen Gruppe. Sie stellte fest, dass ein großer Teil der Menschen mit sogenannten psychischen Problemen hauptsächlich mit einem negativen Selbstverständnis zu kämpfen hätten. Entfremdung bedeutet eben auch, dass du als Mensch nicht einfach genügst. Im Kapitalismus sollst du deine Arbeitskraft verkaufen und eigentlich immer mehr leisten, als du imstande bist. Dies spiegelt sich auch im Optimierungswahn wider. Verbesser dich, denn du reichst nicht. Und wenn du nicht reichst, dann bist du nichts. Oder vielleicht eher noch, dann bist du erst recht nichts. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Menschen werden hier ständig zum Objekt, zu Nichtmenschen degradiert. Kein Wunder, dass sich dies auch in die Psyche der Menschen einschreibt. Das SPK erklärt auch an dem Beispiel von Verfolgungswahn ihre Theorie. Der vereinzelte Mensch hat Angst, fühlt sich bedroht von unbekannten Mächten, weil die gesellschaftliche Realität für ihn undurchschaubar ist, weil sie ihm fremd ist, weil er von ihr und sie von ihm entfremdet ist. Die Voraussetzung der kapitalistischen Gesellschaft ist ja gerade Vereinzelung und Bewusstlosigkeit. Das reaktionäre Moment der Krankheit Verfolgungswahn ist die Hemmung, ja Paralysierung, die sie für den objektiv machtlosen, vereinzelten und entfremdeten Verfolgungswahnsinnigen bedeutet. Ihr progressives Moment ist der Protest gegen die herrschenden Produktionsverhältnisse, die der Kranke durchaus realitätsadäquat als feindlich, ja als lebensbedrohend empfindet. Genau, das waren ein paar Beispiele. Eine sehr wichtige Frage ist natürlich, was es nun nützt, wenn wir Krankheit als Entfremdung begreifen, als Protest und gleichzeitig Hemmung des Protests. Wir müssen uns dann von dem bisherigen Gesundheitsbegriff verabschieden. Schlicht gesagt bedeutet dieser im Kapitalismus einfach nur die Fähigkeit, einen Menschen auszubeuten. Gesund ist er, wenn er verwertbar ist. Daraus folgt, dass das sozialistische Patientenkollektiv die Patienten nicht heilen möchte, jedenfalls nicht in diesem Sinne. Natürlich beschäftigte sich das SPK auch mit den Symptomen und versuchte, den Patienten einen Umgang mit diesen zu ermöglichen. Aber ihnen geht es eben hauptsächlich um die Entfaltung der progressiven Seite von Krankheit. Also Krankheit als Ausdruck von Protest gegen die mörderischen Verhältnisse, als potenzielle revolutionäre Kraft. Dem SPK ging es um dessen kollektive Organisierung. Betonen möchte ich auch nochmal, dass das SPK das Ärztin-Patientin-Verhältnis auflösen wollte. Er zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass die Ärztin aktiv ist und die Patientin passiv bleibt. Die Patientin erwartet von der Ärztin, dass diese sie heilt. Dabei wird verschleiert, dass die Ärztin ebenso von den Verhältnissen betroffen ist, also ebenso krank ist. Dem SPK geht es um den gemeinsamen Kampf und in diesem Sinne haben die Patientin sich gemeinsam Beratung oder Gruppenagitation, wie das SPK sie nennt, gegenseitig geholfen. Ein kurzer Epilog noch. Im Juli 1971 löste sich das SPK unter dem Druck der Repression nach kaum mehr als einem Jahr auf. Hier nochmal das SPK selbst. Ein Schusswechsel zwischen Unbekannten und Polizisten in der Nähe des Wohnorts mehrerer SPK-Mitglieder, bei dem aber kein SPK-Mitglied beteiligt war, diente schließlich als willkommener Anlass, um die Patientinnen-Selbstorganisation endgültig zu zerschlagen. Dr. Wolfgang Huber wurde später verhaftet und angeklagt wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Sprengstoffherstellung und Urkundenfälschung. Einige der Patientinnen wandten sich zu der Roten Armee-Fraktion und setzten dort ihre politische Tätigkeit fort. Von der durchaus komplexen, wahren und anspruchsvollen Theorie vielleicht nochmal wieder den Blick auf, was machen wir denn jetzt in der Frage, wie können wir solidarisch mit Krankheit umgehen und welche Fragen stellen wir uns daran? Vielleicht kurz vorweg drei Beispiele, die Caroline Lazar, von der wir auch einen Text hochgeladen hatten und von der das Zitat am Anfang war, die hat zum Beispiel eine kleine Zeitung gemacht, die sie in Wartezimmern ausgelegt hat, Notes for the Waiting Room, wo sie so Fragen an Patientinnen stellt, weil sie eben selbst chronische Patientin ist und so ein bisschen, wie kann ich mich gut vorbereiten für so ein Arztgespräch und eben diese Zeitung in den Wartezimmern ausgelegt hat. Dann hatten wir nochmal am Anfang überlegt, historisch, bevor es Krankenversicherungen gab an manchen Orten, wie sich da Leute trotzdem versucht haben, kollektiv zu organisieren. Ein Beispiel, was uns einfiel, war, auf den Piratenschiffen gab es der Legende nach so eine Art Regel, wenn jemand im Kampf seine Hand verliert, dann kriegt er eine bestimmte Anzahl von Goldstücken und wird zum nächsten Hafen gefahren. Es gab also durchaus das Bewusstsein, kollektiv mit dem Problem der Beeinträchtigung umzugehen. 1936 in Spanien haben die Anarchistinnen so eine Art kleine kollektive Krankenversicherung gegründet, um eben Leute, die krank wurden und nicht mehr arbeiten konnten, auch aufzufangen. Jenseits von der Frage, was wir heute vom Sozialstaat erwarten können, die natürlich so auch immer wieder schwierig und ambivalent zu beantworten ist, macht es durchaus Sinn, über einen kollektiven Umgang mit Krankheit nachzudenken. Einerseits, weil es natürlich netter ist, sich nicht alleine zu lassen. Andererseits, weil wir, wie hoffentlich im ersten Teil des Inputs deutlich geworden ist, auch sehen, dass Krankheit eben in Herrschaftsverhältnissen stattfindet und wir uns genauso wie gegen das Jobcenter eben auch im Umgang mit Krankheit und den Institutionen darin ermächtigen müssen. Genau, und dann, also eine Praxis wäre bei dieser Ermächtigung zum Beispiel, dass man auch wie zum Gang zum Jobcenter eben auch nicht zum Arzt oder zur Ärztin alleine gehen muss, sondern da auch Freundinnen und Freunde mitnehmen kann. Einfach, weil man, also wir ja auch in unserer täglichen Praxis beim Jobcenter oft merken, ich bin da, es geht irgendwie existenziell um meine Kohle. ich bin total auf mich zurückgeworfen und kriege gar nicht alles genau mit, was hier gesagt wird. Und genauso kann es ja auch beim Arzt sein. Ich bin plötzlich existenziell, hier sagt mir gerade jemand irgendwelche Fachbegriffe, ich bin angestrengt und kann das gar nicht richtig verfolgen. Und dann ist es vielleicht total gut, eine Freundin oder einen Freund dabei zu haben, der danach mit mir nochmal durchgeht. Was hat die Ärztin, der Arzt eigentlich gerade zu mir gesagt? So, deswegen diese Begleitung, auch in dem Kontext, das öfter passieren könnte, als es so der Fall ist. Genau, dann eben, das ermöglicht dann eben auch das kritische Hinterfragen der Experten und dann eventuell auch, dass man, wenn man sich vorher abgesprochen hat, die Artikulation von Wünschen besser, weil oft ist es ja eben dieses hierarchische Verhältnis und wenn die andere Person dann vielleicht sich kleinen Zettel geschrieben hat und dann noch weiß, hey, du wolltest doch noch nachfragen, ob du nicht die und die Leistung bekommst, weil das wäre sonst vielleicht verloren gegangen. Solche Dinge sind halt eher möglich, wenn man das kollektiviert. Dazu möchte ich noch ein Zitat aus dem Sein Sick vorlesen. Zitat: Ich glaube, wenn wir versuchen, Systeme jenseits von Kapitalismus und anderen Unterdrückungssystemen zu erschaffen, müssen wir die Unterstützung von kranken Freundinnen mehr organisieren. Das Gewicht und die Aufgabe, Freundinnen zu unterstützen, kann nicht nur auf den Schultern von PartnerInnen und dem besten Freund oder der besten Freundin lasten. Jenseits davon, dass die Person die Krankheit bekämpft, isoliert wird, wird Burnout der Nahestehenden zum Risiko. Wir sollten uns selbst außerdem fragen, ob der Akt der Fürsorge mit den meistens damit assoziierten Geschlecht zusammenfällt. Es ist Aufgabe der Communities, an der Seite denjenigen zu gehen, die kämpfen. Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie es funktioniert, eine selbstermächtigte Patientin zu sein, eine selbstermächtigte Kranke zu sein. Wie kann ich Expertin für die Krankheiten werden, mit denen ich mich rumschlagen muss? Einerseits ist es natürlich richtig, dass Ärztinnen Sachen expliziter gelernt haben. Andererseits findet auch das alles in einem Herrschaftssystem und unter Zeitmanagement und so weiter statt. Und häufig ist es leider notwendig, eben selber nochmal zu recherchieren und alles zu wissen. Und letztlich ist eben auch das ganze Krankheitssystem im kapitalistischen System verordnet. Und einerseits, wenn ich zu Ärzten gehe, dann verschreiben die mir in 80% der Fälle irgendwie Ibuprofen oder Antibiotika. Wenn ich zu Heilpraktikerinnen gehe, dann kriege ich 100 teure Globuli verschrieben. Und wenn ich im Internet, in Foren gucke, dann gibt es 1000 verschiedene und ich weiß am Ende auch nicht mehr, wie ich da irgendwie glauben soll. Was machen wir damit? Genau, also wir müssen irgendwie immer Expertinnen unserer selbst werden und irgendwie versuchen, einen krassen Überblick zu finden. Und das ist oft sehr schwer. Und dadurch wird es halt eben auch oft helfen, wenn man sich einfach dann mit Leuten zusammentut, die eben ein gleiches Krankheitsbild haben oder warum auch immer, dann auch ein Verständnis davon haben und dass man sich gemeinsam kollektiv darüber berät. Was dann aber auch eben nicht immer einfach ist. Also bei mir zum Beispiel, ich habe Neurodermitis und es gibt irgendwie 1 Milliarde Dinge, die man machen soll bei Neurodermitis oder eben auch nicht. Und was dem einen Menschen hilft, das hilft dem anderen dann eben noch nicht, weil die Krankheit so komplex ist und das so verschiedene Ursachen haben kann. Trotzdem ist es vielleicht total, also oder kommen in meinem oder jedenfalls meiner Erfahrung sind die meisten Tipps, die mir geholfen haben, kamen eben von anderen Leuten, die auch Neurodermitis hatten. Und also in meiner Anfangszeit, also als Jugendlicher, haben die Ärzte mir immer nur Cortison gegeben so, und dadurch ist halt viel Scheiße passiert. Und ich habe so viele andere Sachen eben eher durch Freunde und so durch sich austauschen für mich so lernen können. Genau. Ja, ist ja nichts, was wir neu erfinden. Ja, die Idee genau. Von Gruppentherapien und kollektiven Therapien gibt es ja schon. Genau, und deswegen, natürlich ist sowas wie das SPK, also der Zusammenschluss von Patienten, ist natürlich so eine richtig krasse Nummer gewesen. Und es wäre auch auf jeden Fall spannend, sowas vielleicht nochmal zu organisieren. Aber natürlich gibt es auch so Selbsthilfegruppen. Oder wenn man in einem politischen Zusammenhang ist oder wir, wie hier bei uns, in einem Hausprojekt, was wir demnächst mal probieren wollen, ist die radikale Therapie. Das ist eine Methode einer Gruppentherapie, die sehr, sehr stark systematisiert ist, die eigentlich aus der Männerbewegung kommt, also aus der emanzipatorischen Männerbewegung, wo es darum geht, dass man gemeinsam besser über Gefühle redet und so in Gruppen besser sich austauscht über seine Ärgernisse und so und das eben Raum kriegt, ohne dass es destruktiv wird. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das einfach mal googeln. Ich führe das jetzt nicht so weit aus, aber radikale Therapie, ist auf jeden Fall auch ein spannender Ansatz, den man eben in seiner Gruppe, sei es eine Politgruppe oder in seiner WG oder an seinem Arbeitsplatz ausprobieren kann. Ja, jenseits der Frage von Behandlungen der Krankheit, die vermeintlich zur Gesundheit führen sollen, was es laut dem SPK ja sowieso nicht gibt, ist natürlich die Frage, wenn wir sagen, wir sind irgendwie in unterschiedlichen Formen alle mehr oder weniger von Krankheit betroffen oder eben krank in dem System von Kapitalismus, bedeutet das, dass es sinnvoll sein kann, uns den Alltag immerhin kollektiv angenehmer zu machen und uns darin zu unterstützen. Wir hatten zur Vorbereitung einen Text hochgeladen, der nennt sich die Löffeltheorie. Jenseits davon, dass es keine Theorie ist, würde ich mich gerne kurz der Kritik von Amy Berkowitz, einer chronisch kranken Feministin, anschließen, die sagt, ich hasse die Löffeltheorie, weil es irgendwas mit der Vorstellung von einer warmen, schönen Küche und dem Ort der Frauen zu tun hat. Warum müssen wir bei Krankheiten, die vor allen Dingen auch Frauen betreffen, von Löffeln reden? Und andererseits sagt sie, ich liebe die Löffeltheorie, wir brauchen sie, weil das irgendwie ein Mittel ist, womit man Leuten vielleicht erklären kann, wie denn Krankheit funktioniert. Und kurz für die, die es vielleicht nicht gelesen haben, zwei Freundinnen sitzen zusammen und die eine erzählt der anderen eben, wie ihre chronische Krankheit ist, am Beispiel von, ich habe jeden Tag, ich glaube, 12 Löffel und sagt eben, um aufzustehen, brauche ich einen, um mich anzuziehen, brauche ich einen, um mich zu duschen, einen und noch einen, um mir die Beine zu rasieren. Und da fängt schon an, wenn ich 12 Löffel habe, muss ich eben abwägen, was ich schaffe. Also es geht darum, dass Leute mit Krankheiten eben nur begrenzte Ressourcen haben und es insofern hilfreich ist, dieses Verständnis dafür zu gewinnen, wenn irgendwer am Ende des Tages sagt, boah, ich pack's nicht mehr, dann nicht zu sagen, boah, bist du aber langweilig, so ein paar nette Zitate hingehängt, sondern zu sagen, okay, wenn du gerade nicht mehr irgendwo hin kannst, dann... Genau, also wir haben dann überlegt, was kann ich als solidarischer Freund oder Freundin eben machen, wenn ich jemanden da irgendwie unterstützen möchte, und das kann eben zum Beispiel so aussehen, dass ich einfach mal vorschlage, ey, okay, du kannst nicht zur Party kommen, ey, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du jetzt alleine zu Hause sitzt, lass uns doch einfach dann was bei dir machen, lass uns zusammen auf dem Sofa chillen oder was für dich halt cool ist, und das dann eben auch mal eher machen, also dann darauf eingehen. Oder man könnte vorschlagen, ey, ich weiß, dich strengt Einkaufen so doll an, weil du das eben schlecht heben kannst. Mich strengt es wenig an. Das kann ich für dich gut machen. Und dann vielleicht gibt es was, was mich doll anstrengt und du dann für mich eher machen kannst, weil du vielleicht Textarbeit machst oder ähnliches. Das heißt, man kann auch da Dinge sich da austauschen und Dinge übernehmen, die der Person schwerfallen. Ja, Krankheit ist ja ein weites Feld. Erkältungen, die uns furchtbar viel Kraft kosten, kennen wahrscheinlich alle von uns. Chronische Krankheiten wahrscheinlich auch viele. Was uns alle betreffen wird, ist die Frage von Alter. Wir müssen uns sowieso damit auseinandersetzen, wie wir uns eine Zukunft planen. Ja, und das ist natürlich auch schwierig, weil wie können wir uns unterstützen, wo wir doch meistens selbst alle wenig Zeit und wenig Kraft haben? Was, wenn Kranke unterstützen, nicht mit der Begleitung zum Arzt getan ist, sondern immensen zeitlichen und emotionalen Aufwand hat. Und das ist es ja auch oft. Also oft schrecken wir davon zurück, wenn wir sagen, also wenn ich weiß, ich habe einen Freund, der ist gerade depressiv, dass mir manchmal so geht, boah, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht ihn total auffangen, weil ich merke, dass es mich zu doll mit runterzieht und meine Energie dann auch weg ist. So. Und genau, wie man damit einen Umgang kriegt. Das sind einfach offene Fragen, die wir haben. Also wo wir jetzt auch keine Antwort haben sofort, so geht das, sondern wir das gerne mit euch, also mit vielen Leuten besprechen möchten. Genau, und welche, und dann haben wir uns noch gefragt, welche Krankheiten wir überhaupt als Kollektiv auffangen können und bei welchen es uns ermöglicht, irgendwie das Leben lebenswerter zu machen. Genau, und ich glaube, den Widerspruch, dass wir irgendwie merken, wir wollen uns um uns selber irgendwie kümmern, wenn wir krank sind, oder auch um andere Leute, und das gleichzeitige Bedürfnis, irgendwie sich dagegen zu wehren, dass die Nazis gerade schon wieder einem die Stadt klauen wollen, diesen Widerspruch kennen wir wahrscheinlich auch alle, und auch damit müssen wir umgehen. Und ich würde jetzt nochmal kurz zum Ende kommen und aber nochmal zu der Frage von Sorge, Selbstfürsorge, Care, was auch immer kommen. Wir haben uns da auch in der Vorbereitung nochmal viel Gedanken zu gemacht, weil das ganze Thema eben super widersprüchlich ist. Einerseits ist das natürlich die kapitalistische Falle, die uns sagt, betreibe Selbstfürsorge, Self-Care, damit du fit bist, um zu arbeiten, und gleichzeitig sollst du das irgendwie alles kaufen. Also kauf dir irgendwie die Wellness-Gutscheine in irgendeinem, bei Bäderland oder sonst irgendwas, und die Lebensmittelergänzung. Andererseits ist gerade in Deutschland der ganze Begriff von Fürsorge und dem Fürsorgesystem extrem negativ mit Zwangseinrichtungen auch verknüpft. Also wie können wir über Self-Care versuchen, revolutionär nachzudenken? Gerade wenn wir auch sagen, das Subjekt ist entfremdet und Krankheit ist Entfremdung, indem wir eben unser Leben quasi oder das, was unsere Selbstfürsorge sein könnte, nur noch als Ware angeboten bekommen. Das anarchistische Kollektiv Crime Think hat sich eben auch mit diesem Begriff der Self-Care, der Selbstfürsorge, auseinandergesetzt. Und sie schlagen vor, dass wir eben nicht ein universelles, sondern ein pluralistisches Selbstdenken, was so die Möglichkeit bietet, sich der neoliberalen Falle eben zu entziehen. Sie sagen, dass die Form von Care eben auch ein unterschiedliches Selbst erzeugen würde. Wenn wir das so denken, dann würde das bedeuten, wir können mit einer Vorstellung von Selbstfürsorge dazu kommen, also wir können uns Vorstellungen von Self-Care, Selbstfürsorge überlegen, die darauf abzielen, ein nicht ausbeutbares, sondern ein widerständiges Selbst zu erzeugen. Wie könnte das aber aussehen? Also eine Form von Selbstfürsorge, die möglichst wenig warenförmig ist und nicht im Sinne von kapitalistischen Wellnessangeboten oder Fitheiten für die Lohnarbeit denkt. Und Crime Think sagen eben auch, Selbstfürsorge bedeutet auch, sich gegen diese destruktive Gesellschaft einzusetzen, weil es eben diese Gesellschaft, der Kapitalismus, was auch immer ist, der Rassismus, das Patriarchat, was uns zerstört, wogegen wir kämpfen müssen. Und ich glaube, so ein bisschen diese Anrufung von zum Beispiel Eltern oder wohlmeinenden Freundinnen, naja, das System ist scheiße, lass dich davon nicht fertig machen, ist eben Quatsch, weil uns kann es ja eh nicht gut gehen, wenn wir aufhören zu kämpfen. Insofern ist nach Crime Think eben auch das Kämpfen und das widerständige Subjekt durchaus eine Form der Selbstfürsorge. Ich würde nochmal mit zwei Zitaten enden, einmal von Crime Think und dann von der Feministin Amy Berkowitz. Crime Think sagen, fürsorglich mit uns selbst zu sein bedeutet nicht, uns zu befrieden. Wir sollten misstrauisch sein, wenn Selbstfürsorge verstanden wird als Wohlbefinden im Sinne von Friedfertigkeit oder wenn wir Gesundheit für andere performen sollen. Sanft zu uns selbst zu sein mag ein wesentlicher Teil davon sein, aber wir sollten Heilung und die Konfrontation mit den Herausforderungen um uns herum und in uns drin nicht getrennt denken. Wenn Fürsorge nur geschieht, wenn wir uns von diesen Kämpfen entfernen, werden wir für immer zerrissen sein zwischen einem unbefriedigenden Rückzug von Konflikt und seiner Kehrseite, dem Workaholismus, der sowieso niemals genug ist. Idealerweise könnte Fürsorge beides umfassen, Kampf und Erholung, und die Grenzen niederreißen, die diese trennen. Die selbstzerstörerische Energie, die Menschen in Abhängigkeiten oder Suizid führt, kann sie ebenso befähigen, mutige Risiken einzugehen auf dem Weg, die Welt zu verändern. Wir können verschiedene Formen selbstdestruktiven Verhaltens ausmachen, einige bringen enormes Potenzial mit sich. Wir brauchen aber eine Sprache, um dies zu erkunden. Bis jetzt vollziehen unsere Begriffe von Selbstfürsorge eine falsche Trennung zwischen Krankheit und Selbstzerstörung auf der einen Seite und Gesundheit und Kampf auf der anderen. Die Rhetorik der Selbstfürsorge wurde sich angeeignet, um die Ansprüche der Privilegierten noch zu verstärken. Aber eine Kritik an Selbstfürsorge darf sich nicht gegen diejenigen richten, die schon sowieso ermutigt sind, Fürsorge zu erhalten. Entmutigt sind. Kämpfe, die Wichtigkeit von Fürsorge nicht verstehen, sind dazu bestimmt zu verlieren. Und schließlich sagt die Feministin Amy Berkowitz, eine andere Frau in dem Vorwort zu ihrem Buch, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass revolutionäre Zärtlichkeit die Negation der Negation bedeutet. Das heißt, die Ablehnung der Beschissenheit unseres derzeitigen Zustands und das penetrante Beharren auf Optimismus. Und dadurch leben wir das Leben, das wir künftig leben wollen, schon jetzt. Ich glaube, wenn wir uns nicht mit Zärtlichkeit und Sorge begegnen, wird die Revolution nicht kommen. Zärtlichkeit ist nicht immer sanft, sie ist nicht immer freundlich oder gewaltfrei. Manchmal ist sie eine Person, die jemanden anschreit, weil dies der einzige Weg ist, sich Gehör zu verschaffen. Aber Zärtlichkeit kann die Dinge klarer machen. Es folgt der Recap vom folgenden Tag. Liebe Zuhörerinnen, ihr hört jetzt das Recap des letzten Debattenabends zum Thema Krankheit. Heute sitzen wir mal wieder mit vier anderen Leuten zusammen. Zum einen sitzt hier Tina und Rocco, die das Input auch mit vorbereitet haben. Und ich bin Kathi und neben mir sitzt Jan. Und wie die letzten Male fangen wir jetzt einfach an, gemeinsam über die Veranstaltung zu sprechen, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist, an Redebeiträgen aus den Kleingruppen, was die Menschen aus der Vorbereitungsgruppe besonders interessiert hat oder wofür sie vielleicht nicht genügend Zeit hatten, das auf der Veranstaltung vertiefend auszuführen. Ja, ich fand die Veranstaltung auf jeden Fall sehr schön. Es war mein erster Vortrag und ich einfach allgemein fand ich die Veranstaltung schön. Ich war sehr gespannt, was in den Kleingruppen damit gemacht wird und bin da von meiner Kleingruppe auf jeden Fall, also fand das echt schön, wie die Themen aufgegriffen wurden und wie da auch sehr persönlich drüber gesprochen wurde. Persönliche Erzählungen, Erfahrungen. Da ist mir auch aufgefallen, dass viele so aus Berufen kommen, aus sozialen Berufen oder Berufen, die mit diesem Themenkomplex etwas zu tun haben. Aber naja, also Krankheit ist ein Thema, wo man nicht drum herum kommt, so ein bisschen. In meiner kleinen Gruppe hatten wir die Fragestellung ungefähr, wie lässt sich Krankheit strategisch nutzen, wann ist sie Hemmung? Also wir haben uns da sozusagen auf meinen Themenkomplex bezogen, wo ich ja über das sozialistische Patientenkollektiv erzählt habe, die ja gesagt haben, Krankheit ist Protest und gleichzeitig Hemmung des Protests. Sozusagen darum ging es. Es wird natürlich sich auch ein bisschen aufgehangen bei der Frage, so strategisch nutzbar, was meint das eigentlich? Ist das nicht wieder fast unmenschlich oder was ist da für ein Menschenbild hinter? Was ich auch da sehr als grobe Frage schon auch sehr spannend fand, also weil das sozialistische Patientenkollektiv hat ja auch den Spruch, die Krankheit als Waffe nutzen, da war natürlich auch die Frage, wofür eigentlich eine Waffe, was ist eigentlich das Ziel und so weiter. Das sind natürlich so, gröbere oder so grundlegendere Fragen, die eigentlich da erstmal dahinter stecken. So. Da haben wir uns aber gar nicht so viel aufgehalten. Eine grundlegende Frage war natürlich trotzdem, was haben jetzt psychische Krankheiten mit dem politischen System zu tun? Das haben wir ja versucht in unserem Input eigentlich viel zu erklären, so, aber da gab es trotzdem auch Zweifel dran, wo wir jetzt auch nicht weiter viel drauf eingegangen sind. Was mir dann nochmal als sehr gutes Beispiel kam, fand ich einfach so die Fragestellung, wenn wir uns so Statistiken anschauen, dann ist das so, dass in Wilhelmsburg Leute öfters krank werden als beispielsweise in Blankenese. Und daraus stellt sich für mich so einfach die Frage, woher kommt das? Und das ist für mich relativ schnell die Verbindung dazu, das hat halt irgendwas mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auch zu tun. Also das war das sozusagen der Aufhänger. Das ist natürlich dann trotzdem immer schwierig, wie geht man da jetzt konkret drauf ein? Also wenn wir bei einer individuellen Person sind, dann ist es da natürlich schwieriger, das konkret an etwas ganz Bestimmten festzumachen. Also es war schon die Frage, was hat jetzt der Stoppcenter ganz genau mit meiner Krankheit da zu tun und so. Um ein bisschen mehr auf die Frage zu kommen, wie ist das jetzt nutzbar, strategisch nutzbar, was könnte man da irgendwie machen mit Krankheit, ist erstmal, wurde auf jeden Fall angemerkt, erstmal überhaupt darüber sprechen, also dass Krankheit sehr viel ein Tabuthema ist und dass dieses Sprechen erstmal auch darüber sehr, sehr wichtig ist, auch auf Plenars, einfach mit Freundinnen, wie auch immer. Natürlich ein bisschen später sind wir auch darauf gekommen, einfach nur drüber sprechen hilft halt auch nicht. Also wurden auch Beispiele genannt, wo dann halt zwar drüber gesprochen wurde, aber das ist schon mal ein Anfang. Aber natürlich, also ich würde da zum Beispiel sagen, das muss halt auch politisch eingeordnet werden. Deswegen, da wurde sich auch positiv auf unseren Input bezogen, dass wir es eigentlich ganz gut fanden, dass wir eine Analyse sozusagen gemacht haben. Das ist sozusagen eine Analyse von dem, was eigentlich, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sind und was die mit Krankheit zu tun haben, dass das natürlich auch hilft bei der politischen Einschätzung. Dass man dann nicht sagt, lass einfach nur über unsere Krankheit sprechen und dann ist das alles schon erledigt. Es sind ja auch nur bestimmte Krankheiten Tabuthemen. Also wenn ich an meine Großeltern denke, in deren Freundeskreisen sind Krankheiten fast das einzige Thema. Hm. Da geht es dann aber eben nicht um psychische Krankheiten, sondern um körperliche Gebrechen. Stimmt, und ich denke, da genau, das ist dann auf jeden Fall die Einschränkung. Ja, wir hatten sogar auch noch ein Beispiel zu dem, wie wurde worüber über Krankheit gesprochen. Da war Schizophrenie ein Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass das auch immer eine kulturelle Diagnose ist. Also das, ich weiß jetzt leider nicht genau wo, aber in anderen Ländern dieses sozusagen dieses Stimmenhören jetzt nicht als etwas Schlechtes immer gesehen wird. Also was sozusagen in der westlichen Welt ja sofort ist, was okay, Stimmenhören, okay, da haben wir jetzt ein Problem mit dir. Genau, also es ist halt immer, Krankheit ist nicht überall gleich sozusagen. Stimmt, in anderen Gesellschaften ist es dann so, wenn du Stimmen als Mann hörst, dann schlägst du kulturelles Kapital da draus und wirst ein Patriarch, der dann dem Rest seiner Gemeinschaft irgendwie die Horoskope erzählt. Und wenn du eine Frau bist, dann bist du irgendwie verhext und verflucht und musst in Hütten gesperrt werden, um wieder zur Besinnung zu kommen. Just saying, also es ist schon ein dünner Grat. Also es ist ja auch gut, mir ist es halt auch in der Veranstaltung gleich wieder aufgefallen, als es ganz am Ende noch so einen Zwischenruf gab, dass es ja so toll ist, dass halt Krankheit definiert wird über diese Abweichung, über eine Abweichung von der Norm und Krankheit ja nur eine Definitionssache sei und deswegen ja gesellschaftlich vermittelt. Und ich finde, das ist eine ziemlich schlechte Verkürzung, weil Krankheiten einfach halt einen materiellen Gehalt haben. Und genauso ist es mit der Schizophrenie. Und es kann auch ein Leidensdruck erzeugt werden bei Menschen, wenn sie zum Beispiel auch Angststörungen haben, ohne dass die Gesellschaft das groß tabuisiert, sondern der Leidensdruck entsteht aus der Krankheit selbst heraus. Und das, finde ich, gilt es einfach ernst zu nehmen. Das ist mir halt auch gestern nochmal stark aufgefallen, dass das, wenn es sozusagen eine Lesart gibt, die so alle teilen, dann ist es halt genau diese Krankheit ist ja nur definiert über die Gesellschaft und existiert ja gar nicht so richtig. Das fand ich schon auffällig auch nochmal. Deswegen fand ich ja auch die kritischen Zwischenrufe auch gar nicht so schlecht von dem einen Genossen, der da war. Ich glaube, es geht ja gar nicht darum zu sagen, Krankheit existiert nur als gesellschaftliches Konstrukt, sondern es geht darum zu sagen, dass Krankheit und Gesellschaft in Wechselwirkungen bestehen. Also, dass eben bestimmte Krankheiten in bestimmten Gesellschaften mehr auftauchen und gesellschaftliche Verhältnisse zu bestimmten Krankheiten führen. Das war ja eher so ein bisschen das Thema zu sagen, naja, es ist auffällig, dass gerade in europäischen Metropolen die Leute diverse Allergien entwickeln und in afrikanischen Dorfstrukturen dafür halt die Kindersterblichkeit wegen Hunger höher ist. Das sind einfach verschiedene Auswirkungen, wie gesellschaftliche Verhältnisse eben die Körper verändern und bedingen. Nichtsdestotrotz gab es gestern nochmal auch die Kritik an dem Input, dass zu kurz gekommen sei, dass sehr wohl auch eben Therapien und schulmedizinische Behandlungen und institutionelle Hilfsangebote in den derzeitigen Verhältnissen als Angebote bestehen und entsprechend eben auch genutzt werden und hilfreich sind. Wir hatten gestern kurz die Debatte angerissen um die Frage von Zwang. Willst du die vielleicht nochmal aufgreifen? Naja, ich glaube, die Kritik ist berechtigt oder sie weist auf das Dilemma hin, dass Menschen, die sich selbst verletzen oder eine Gefahr für andere sind, halt in dieser Gesellschaft eigentlich nur Zwangsinstitutionen, also nur Zwangsinstitutionen übergeben werden können. Und dass eben auch die Linke keine Strukturen ausgebildet hat und keine Umgangsweise, wie mit Menschen umgegangen werden sollte, die vor allem sollte, die sich selbst gefährden und weil die Diskussion um Zwang gescheut wird. Also weil Zwang eben was ist, was in der Linken rundweg abgelehnt wird. Und das ist mein Gefühl, dass deshalb sich diesem Thema so ein bisschen verweigert wird. Also zumindest alle Institutionen oder alle Versuche, die ich kenne aus der Linken, sich mit psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen, die haben immer dieses Gebot der Freiwilligkeit sehr zentral, was historisch ja auch total vernünftig ist, nach der Erfahrung mit den ganzen Psychiatrien und Zwangseinweisungen und so weiter. Allerdings, finde ich, weicht man dann halt ein bisschen dem Problem aus, dass es ja tatsächlich Menschen gibt, die sich selbst oder andere verletzen aufgrund von psychischen Krankheiten und die es dann eben, nachdem sie gezwungen worden sind in eine Psychiatrie zum Beispiel, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann auch gutheißen, dass Zwang ihnen, dass sie dem Zwang ausgesetzt worden sind. Gleichzeitig ist halt da das Problem, dass dieser Zwang halt nicht nur, auch wenn das immer behauptet wird, zum Besten der Patientin halt ausgeübt wird, sondern da sie sich dann eben in totalen Institutionen befinden, denen sie total unterworfen sind, dann wird der Zwang eben auch dort eingesetzt, wo es dann bequemer ist, weil es nicht so viel Arbeit macht. Der Zwang wird da auch eingesetzt, wo Menschen sich halt nicht politisch erwünscht verhalten und so weiter. Aber ich finde, das weist so ein bisschen auf dieses Problem hin. Wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die sich selbst oder andere verletzen wollen, ohne sie diesen totalen Institutionen auszuliefern? Und ich habe das Gefühl, der Umgang damit ist es gerade einfach kein Umgang. Also man weiß einfach nicht, was man tun soll. Man überlässt es lieber den staatlichen Institutionen, statt sich in diese notwendigen Widersprüche reinzubegeben. Weil ich glaube, es gibt da gar keine Möglichkeit, damit umzugehen, ohne Fehler zu machen, notwendigerweise. Die Fehler gibt es ja in allen Systemen, in dem institutionalisierten oder in dem Freundeskreissystem. Ich denke nur, dass es da auch eine Möglichkeit eben für einen kollektiven Umgang gibt. Wir haben vor Jahren bei uns im Freundeskreis genau darüber gesprochen und uns quasi so eine Art in der Gruppe uns gesagt, unter welchen Bedingungen ich gerne eingewiesen werden möchte und unter welchen nicht. Und wenn ich eingewiesen werde, was ich dann mir wünsche, was meine Freunde für mich durchsetzen. Da gibt es ja ziemlich gute feministische Auseinandersetzungen um die Aktivistin Maya Yim zum Beispiel, wo ein ganzer Freundeskreis eben sich mit ihrer Einweisung und der Möglichkeit, dem Zwang dort eben auch ja, möglichst wenig Schaden hinzufügen zu lassen, auseinandergesetzt haben. Wir hatten auf jeden Fall auch ein Thema, wo es um Zwang geht, also auch sogar bei Kindern. Da wurde dann auch eine persönliche Erfahrung geschildert, wo Kinder anderen gegenüber anderen Kindern gewalttätig worden sind. Aber genau, da sind wir auch nicht mehr drauf eingegangen, aber das ist mir gerade als Beispiel eingefallen, dass das tatsächlich ein sehr schwieriges Thema ist. Weil sie auch die Person, die es geschildert hat, auch so geschildert hat, und so, okay, krass, da werden jetzt Zwang auf Kinder angewendet. Aber dann natürlich gleichzeitig auch dann sofort gemeint hat, naja, aber okay, wie gehe ich jetzt trotzdem mit dieser Situation um, wenn da tatsächlich ein Kind anderen Kind gewalttätig droht? So. Das sind auf jeden Fall auch spannende Fragen. Und fand es dann aber genau gleichzeitig auch spannend, was du eben auch meintest mit dem, dass sozusagen, naja, wenn Leute sozusagen eingesperrt sind, dann, also das ist sozusagen eine Therapie auf Freiwilligkeit basiert, hast du es ja gesagt. Oder hast du gesagt, so, wenn sie halt eingesperrt sind, dann funktioniert das sozusagen auch nicht. Gut, bei uns ist auf jeden Fall auch noch, wurde auch mal erwähnt, naja, dass trotzdem in der Behandlung auch erstmal auch helfen können, auch wichtig sind. Wo ich genau immer auch unterscheiden würde, für wen, wer wird hier warum behandelt und für wen so auch immer so. Also es ging natürlich dann auch um Medikamente, wo ich ja auch die Einstellung habe, ja okay, viele Medikamente helfen, aber es gibt immer wieder Beispiele, wo man auch merkt, okay, da bekommen die Leute Medikamente, um halt damit es den anderen drumherum gut geht. Das fand ich sehr spannend. Also das SPK hat auch sehr explizit gesagt, so Medikamente werden hier freiwillig genommen, so, weil die meisten Medikamente werden verabreicht, damit, ich weiß nicht mehr, der hat einen sehr schönen Ausdruck gehabt, damit es den anderen drumherum, damit die damit in Ordnung sind. Naja, also ich musste auch mal über Medikamente ganz viel an Antidepressiva denken, weil ich da auch zuletzt eine Studie drüber gelesen hatte, wo man ja auf jeden Fall sagen kann, Antidepressiva sind nützlich, helfen, aber dann gibt es halt die Studien, wo Leute halt jahrelang Antidepressiva genommen haben und sozusagen dann halt sozusagen gearbeitet haben und dann mal die Antidepressiva absetzen wollten und dann konnten sie aber nicht mehr arbeiten und dann haben sie wieder Antidepressiva bekommen. Also da ist dann auch die Frage, okay, wie hilft das da eigentlich und für wen und warum ist, also was ist sozusagen der Maßstab dann plötzlich halt auch? Ich finde auch alle diese Fragen kreisen auch immer ein bisschen um so eine Kernfrage, nämlich die Unmöglichkeit, die Krankheit oder eben in deinem Fall das Medikament, was dann die Krankheit verändert, vom Ich zu trennen, von dem Subjekt, dem Menschen zu trennen. Weil jemand, der 20 Jahre, also ich habe eine Bekannte, die hat, glaube ich, mit 14 oder 15 ist ihr Vater gestorben, dann hat sie Antidepressiva bekommen und dann 20 Jahre später hat sie die immer noch genommen. Und sie ist dieser Mensch jetzt, sie ist diese Person mit Antidepressiva, sie gibt es gar nicht anders und das ist eben nicht zu trennen. Und das ist ja auch die Schwierigkeit bei dieser Frage der Selbstverletzung und dem Zwang. Ich finde, da wird es wirklich interessant. Wenn Menschen andere verletzen, dann finde ich, ist es klarer und einfacher zu begründen, warum ich da Zwang einsetzen sollte, um das zu unterbinden. Weil wenn sich Menschen selbst verletzen wollen, da versuche ich dann ja eben die Grenze zu etablieren, was ist Krankheit und was ist der eigentliche Mensch. Hm. Und auf diese Unmöglichkeit, diese Grenze von außen und im Jetzt so ohne weiteres ziehen zu können, darauf verweist dieses Problem. Weil 3 Jahre später kann ich diese Grenze vielleicht auch unter Umständen ziehen, weil die Person selbst dann Zeugnis ablegen kann und sagen kann, das damals, das war nicht ich, ich habe mich ganz anders gefühlt, als ich mich jetzt fühle, ich habe ganz anders gedacht. Gleichzeitig könnte man aber auch da wieder sagen, na gut, aber das gilt ja auch bei sogenannten gesunden Menschen. Man blickt zurück auf Entscheidungen und Denkweisen, die man vielleicht noch vor einigen Jahren gehegt hat und plötzlich erscheinen sie einem völlig fremd und somit man sich selbst auch völlig fremd, wenn man zurückblickt. Ich mag da ja meine Vernunft. Also irgendwie ist meine Vernunft mir so was sehr Heiliges, was gegen alle möglichen verrückten Gedanken immer wieder gewinnen kann. Gegen physische Krankheitseinschränkungen natürlich weniger, aber umso mehr habe ich das Bedürfnis, genau mich auf der Grundlage der Vernunft darüber auszutauschen. Wir haben gestern auch nochmal über diese Möglichkeit gesprochen, so ähnlich wie das SPK das gedacht hat, so Kollektive zu haben, die jenseits der Beziehungen Arzt-Patientin eben sich zusammensetzen und versuchen, Expertinnen ihrer selbst da drin zu werden. Und wo ich mir auch vorstelle, im Rahmen der Poliklinik wäre das zum Beispiel was ich mir wünschen würde oder wenn die es nicht machen, dann anders. Aber dass auch die Ärzte eben darüber sprechen können, wo ihre Leiden sind und nicht sie die Experten für alles sind, sondern die Leute in der Runde zu Expertinnen werden, gemeinsam Recherche betreiben, so wie wir es manchmal im Rahmen von Wilhelmsburg solidarisch zu bestimmten Rechtsfragen machen, wäre das sozusagen eine Aufgabe an ein Kollektiv, was sich mit Krankheit auseinandersetzt, Recherchen zu bestimmten Krankheitssymptomen und Behandlungsmöglichkeiten zu machen. Und ich fände es eben super sinnvoll, da dann auch einzubeziehen, Grenzen miteinander zu besprechen, zu sagen, hey, ich merke gerade, ich bin hier irgendwie am Rande von, mein Kopf hat das mit der Vernunft halt nicht mehr so richtig drauf. Und ich wünsche mir, dass ihr mich dann da auch spiegelt und dass wir einen Umgang damit überlegen. Solche kollektiven Strukturen, die an ein Konzept wie Wilhelmsburg solidarisch eben andockbar denkbar wären. Jetzt an Anschluss an Tina, also das, weil du die Poliklinik auch nochmal erwähnt hattest und ja Rocco sehr viel zum SPK referiert hat an dem Abend, das ist halt auch wirklich der zentrale Unterschied zwischen dem SPK und der Poliklinik. Während im SPK da gab es ein sich radikales Gemeinmachen mit den Patienten. Das findet in der Poliklinik nicht statt. Da treffen immer noch Ärzte in ihrer Profession auf den Patienten ohne Profession. Und ich glaube, die Radikalität, die halt das SPK entfaltet hat, die liegt genau in diesem Gemeinmachen. Und die verbindet uns auch, finde ich, historisch mehr mit dem SPK als mit der Poliklinik in dem Punkt. Weil wir eben tatsächlich ja auch eine reale Selbstorganisierung sind. Ne? Wenn in der Poliklinik auch die Beratungssprechstunden stattfinden, auch da sitzt halt ein Anwalt und spricht zum Betroffenen. So. Und das halt aufzubrechen, glaube ich, ist total wichtig. Gleichzeitig würde ich nie, wenn es um psychische Probleme geht, eine Schiene fahren, die so radikal auf die kollektiven Selbstheilungskräfte setzt, weil ich glaube, dass diese Professionen auch eine Berechtigung haben. Also ich möchte auch schon lieber, dass die Leute halt eine Psychoanalyse machen, statt eine Familienaufstellung. Aber was wir bieten könnten, wäre nichts Besseres sozusagen. Ne? Also da steckt ja was dahinter, dass Leute diese Ausbildung machen, das Wissen haben und auch die Kapazitäten und die Fähigkeiten, sich so intensiv mit einzelnen Personen auseinanderzusetzen. Und die haben solche Strukturen wie unsere perspektivisch erstmal nicht. Das verweist ja aber auch auf das, was vorhin schon so angerissen worden ist. Eigentlich brauchen wir die, ne? Und natürlich ist sowas wie die Poliklinik auch so ein erster Schritt dahin, wie sich dann ja auch hier im Viertel solche, ne, sowas verzahnen kann, wie das wir zum Beispiel irgendwie so angedockt solche Gruppen hätten, die dann aber auch in einer engen Verbindung zu den Menschen in der Poliklinik stehen. Ne? Und dass es da dann halt Synergieeffekte entstehen können. Bestimmt nicht konfliktfrei irgendwie, aber es wäre halt ein Ansatzpunkt, solche Strukturen halt aufzubauen, wäre total sinnvoll. Das verweist darauf, aber da kann ich das jetzt noch mal kurz anbringen. Simon, der heute nämlich nicht da sein kann, hat mich darum gebeten, das noch mal zu sagen, dass ihm gestern Abend noch mal aufgefallen ist, dass dadurch, dass das Thema Krankheit jetzt so groß gewählt war und nicht so richtig getrennt worden ist zwischen psychischen Krankheiten und körperlichen Krankheiten, war zum Beispiel bei uns in der Kleingruppe dann auch schnell Altwerden und Alter ein Thema. Ne? Also der ganz normale Verfall des Körpers, der einfach ja auch nicht wirklich aufzuhalten ist. Auch da geht es uns ja so, brauchen wir eigentlich viel verbindlichere, auf eine viel längeren Zeitraum angelegte kollektive Strukturen, um halt wirklich so die Angst vorm alleine alt werden zu nehmen, die dann viele ja auch in die Kleinfamilie reintreibt, statt eben weiter an der Kollektivierung von Finanzen, von Häusern, von Beziehungen zu arbeiten. Ja. Ich würde das gerne mal mit der Poliklinik aufgreifen, weil ich letzte Woche, glaube ich, in der Poliklinik saß und mir nochmal einen Vortrag von denen anhören konnte zum Thema Gesundheit. Und da klang das auf jeden Fall so, dass sie auf jeden Fall jetzt auch tatsächlich nochmal eine Beratung planen, wo sich Leute gegenseitig beraten. Das war jetzt natürlich nur eine Erzählung und ich habe tatsächlich nicht ganz genau verstanden, wie das abläuft, aber vielleicht ist das ja jetzt auch tatsächlich im Blick bei denen, dass sie es halt dieses, was ich auch angesprochen hatte, und du eben auch, dieses Ärzte-Patienten-Verhältnis so ein bisschen auflösen möchte. So klang das ein bisschen danach, aber mal gucken. Und genau, das fand ich eigentlich auch sehr spannend bei dem SPK. Die hatten ja dieselbe Problematik, halt auch, es gab ja den Dr. Wolfgang Huber, der sozusagen so ein bisschen Ahnung da hatte. Aber der ganz schnell auch sagte so, ey, das werden zu viele Leute, wir müssen jetzt anfangen, hat das genannt, zu sozialisieren, also dass die Leute sich auch gegenseitig helfen. Und da war der eine, meinte, glaube ich, auch in der Dokumentation des SPK-Komplex, meinte halt auch so, woher soll ich das denn wissen? Und dann meinte der Wolfgang Huber, naja, ich weiß mein Wissen von Hegel. Also hat das sozusagen eher auf der Ebene halt angefangen, was ich auch sehr spannend finde. Sozusagen jetzt gar nicht zu sagen, ich habe jetzt hier das ganze Studium hinterher gemacht, habe jetzt alles gelernt, sondern ich habe das sozusagen, die Dialektik hat mir da irgendwie weitergeholfen. So, und das merkt man ja bei dem SPK, wenn die dann halt sagen, Entfremdung und es ist Protest und Hemmung des Protests, dass da plötzlich ganz viele Widersprüche auftauchen, dass sie es ganz anders betrachten. Aber natürlich hatten sie auf jeden Fall auch Ärzte. So. Ja. in meiner kleinen Gruppe gestern zum Thema, wie können wir denn überhaupt insgesamt miteinander nachhaltig aktiv sein, ging es um genau die Kritik an der männlich gedachten Analyse, die der Protest sei, und um den Wunsch oder um die Kritik, dass das als Hemmung des Protests wahrgenommen wird, und um den anschließenden Wunsch, den Emotionen mehr Raum zu geben und dem Konzepten von Schwäche und Krankheit, die eben nicht als Tabu zu verstehen, und die eigenen Emotionen und Wünsche auch in die Transformation mit einzubeziehen und sich eben nicht nur auf die Frage der Analyse der Theoretikerin zu verlassen. Angeschlossen wurde dann nochmal mit dem Fazit, dass es vor allen Dingen um Vertrauen geht, um das Vertrauen, dass man in einem Moment sagen kann, hey, ich finde die Analyse gerade total wichtig, ich merke aber, ich kann die mit euch gerade so nicht zu Protest bringen, weil mir eben hier ein emotionaler Austausch über Sachen fehlt. Und ich glaube, wenn wir so überlegen, ob wir denn die Kapazitäten haben, das Arzt-Patienten-Verhältnis aufzulösen und miteinander in einen Austausch über Krankheiten zu kommen, dann ist das Thema Vertrauen natürlich erstmal an erster Stelle, um überhaupt in das Gespräch auch darüber zu kommen, um einander zu trauen, zu sagen, hey, in Wahrheit schreibe ich total gerne Texte, aber ich kann nicht schreiben, und zum Beispiel dazu zu kommen, dass man ein Co-Schreiben gemeinschaftlich organisiert oder... Ach, du meinst, weil die Hände wehtun zum Beispiel. Ich dachte, hä? That makes no sense. Ja klar, also vielleicht ist das ja mal noch eine gute Gelegenheit, wir sind jetzt bei 20 Minuten ungefähr im Recap, nochmal vielleicht auch das so ein bisschen an unsere Praxis zurückzukoppeln, weil es ist ja nun tatsächlich so, dass Menschen bei uns zu uns kommen und zum Beispiel psychisch krank sind oder psychisch so labil, dass wir zum Beispiel auch erstmal gar nicht viel mehr machen können, als zu sagen, wir begleiten dich zu einer Institution sozusagen und leiten das mit dir in die Wege, dass du zum Beispiel erstmal von der Straße wegkommst, dass du dich stabilisieren kannst, dass du eine PPP-Maßnahme bekommst, also so eine persönliche Assistenz oder PPA. Und sagen dann den Leuten, aber du kannst immer wieder zu uns kommen. Und das tun wir ja auch schon deshalb, weil wir ja tatsächlich Kämpfe führen wollen und weil diese Menschen nicht in der Lage sind, Kämpfe zu führen, weil sie gar nicht in der Lage sind, an Treffen teilzunehmen adäquat, weil sie nicht in der Lage dazu sind, Absprachen einzuhalten, die dafür notwendig sind, um halt einen Konflikt zu führen. Also ne, wir produzieren da zurzeit ja definitiv an dem Punkt einen Ausschluss. Und das hängt auch was damit zu tun, dass an den Punkten die Krankheit definitiv ein Hemmnis in der gemeinsamen Organisierung ist, weil ja auch, ne, so ein Weltbezug verloren gegangen ist eigentlich so ein bisschen. Und weil wir es nicht leisten können. Wir haben nicht die Fähigkeiten und Kapazitäten dazu. Dazu ist unsere Gruppe A noch viel zu klein, auch in der, ne, in der Kerngruppe an Leuten, die sich verbindlich um Sachen kümmern. Und sie ist auch sozial sich nicht nah genug. Also ne, das betrifft einige von uns, die sich sozial nah sind, aber viel drumherum ist auch sehr lose und diffus. Und da findet dann, ne, da entwickelt sich an der Stelle gar nicht dieses Vertrauensverhältnis, wovon du da sprichst. Das bedeutet also, das ist was, worauf man konzentriert hinarbeiten müsste, damit es entsteht. Das heißt, wir müssten bei Wieso dann ja auch dafür sorgen, dass dieses Identifikationsangebot mit Wieso ein ganz anderes ist, als was wir zurzeit haben. Das ist vielleicht so ein bisschen der Spagat dazwischen. Wir haben übrigens natürlich noch andere Beispiele aus der Praxis. Also wir schicken nicht jeden weg, dem es schlecht geht. Das ist ja jetzt ein Extrembeispiel sozusagen. Und da ist es ja auch so die Frage, also ne, da ist es dann ja auch eher so, die Leute sind dann erstmal weg, aber wir bemühen uns dann, ne, auf jeden zuzugehen sozusagen, wenn es ihm wieder besser geht oder das auch ein Stück weit, also bei Einzelnen ja auch begleitet zu haben. Aber das ist natürlich bei weitem nicht das, wie es hier jetzt theoretisch aufbereitet ist sozusagen oder was man sich wünscht eigentlich an gemeinsame Organisierung in dem Punkt. Ja, aber was ich bei Wieso eigentlich immer sehr wichtig finde, ist es ja genau nicht einfach nur, also das hast du jetzt auch nicht gesagt, aber das ist ja keine, wir vermitteln Leute an irgendwelche Institutionen, so, sondern es ist ja immer auch immer eine Kritik an den Institutionen schwingt da halt mit. So. Und das finde ich bei dem Thema Krankheit auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, aber es, genau, Tina hat das auch, glaube ich, dass du es öfter sagst, so, dass du findest, dass wenn man zur Ärztin gehen sollte, dass man auch mal zu zweit auftauchen sollte. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr guten Vorschlag. Also das machen wir beim Jobcenter überhaupt nicht, auch bei Ärztinnen einfach. Da bei uns gab es auch das Beispiel, also es hilft halt schon, zur Ärztin zu gehen, weil sozusagen die Untersuchung hilft meistens, weil die dann Geräte haben, natürlich halt schon das Fachwissen haben, aber man muss sich auch eingestehen, oft haben die halt gar nicht genug Zeit, um dann eine vernünftige Diagnose zu machen. Also mal kurz was von deinem Leben zu erzählen, ein paar Sätzen, und dann sagen die, ach ja, das ist jetzt verkehrt bei dir. Also, das ist natürlich schon ganz gut, wenn man da anders rangeht. Und das ist in unserer Kleingruppe ist auf jeden Fall auch aufgetaucht, was ich sehr spannend finde. Da hatte ich nämlich nicht drüber nachgedacht, die Hegemonie der Ärztinschaft mal in Frage stellen, also über den gelben Schein, dass nur die Leute krank schreiben können. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, das lässt sich einfach in die Praxis halt irgendwie umsetzen. Jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. Dann hake ich kurz ein mit dem Beispiel, dass eine Freundin von mir nämlich tatsächlich auf der Arbeit sich empört hat, dass sie einen gelben Schein vom Arzt bringen soll, wo sie doch auch nur hingeht und sagt, ich bin krank, statt dass sie eben selber aufschreiben kann, ich bin krank, und diesen Zettel dem Chef geben kann. Ja, für mich ist halt so, also ein Resümee vom SPK finde ich halt wirklich diesen Gedanken, mehr diese Aufteilung in Kranken und Gesundheit nicht immer so mitzugehen, sondern einfach sagen, ja wirklich, wir sind halt auch alle krank, so. Und daraus folgen dann auch andere Sachen. Also daraus folgt ja nicht so, okay, jetzt einfach mal nur, wir bringen Leute zur Behandlung und dann wird das halt irgendwie schon wieder. Natürlich, damit soll auch umgegangen werden und so. Und du halt, genau, hast du eben gerade, Katja hat eben das schon aufgezählt, so, wo dann auch die Probleme sind, wo Leute ausgeschlossen werden wegen Krankheiten und so weiter. Aber es kam nämlich zum Beispiel auch in unserer Gruppe einmal auf, dass sozusagen wieder teilweise sozusagen kranken Menschen wichtig ist, dass es dieses Gesundheit gibt, weil es sozusagen als Ziel formuliert ist, dass man irgendwann da wieder landet. Man wird dann irgendwann gesund und dann ist alles gut. Und das würde ich ja sehr stark angreifen dann ist wieder alles gut. Ich glaube, da würde ich nicht mitgehen. Also natürlich gibt es da Besserungen, darauf sollten wir hinausarbeiten und so, aber dann kommen plötzlich ganz andere Ziele, wenn man so auch so ein bisschen merkt, okay, auch wenn ich zum Beispiel meine Depression überwunden habe, heißt das jetzt nicht, dass die Welt wunderschön ist. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde dadurch ja auch diesen SPK-Ausspruch von wegen, alle sind krank, halt auch falsch. Ich bin nicht krank. Ich sitze hier und ich bin gesund. Heute Morgen habe ich gekotzt, weil ich gestern Bier zu viel getrunken habe. Aber das ist nicht krank sein. Ich habe auch keine Depressionen, ich habe keine Allergien, ich habe ein Loch im Zahn. Aber weißt du, es ist halt so, ich bin genauso deformiert wie alle sozusagen. Ne? Bestimmte Potenziale sind bei mir genauso verhindert worden wie bei allen anderen. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Denken lernen, das kriegst du halt nicht in der Schule und an der Universität beigebracht. Dafür sind diese Institutionen nicht da. Und keine Ahnung, ich bin als Frau sozialisiert. Das heißt, mir wurden da bestimmte Entfaltungspotenziale an einigen Stellen bestimmt verwehrt, dafür andere auch wieder eröffnet, die im Gegensatz dazu vielleicht Männer nicht bekommen sozusagen. Aber das hat dann ja, also wisst ihr, was ich meine? Das hat dann schon nichts mehr mit Krankheit zu tun, sondern was mit der Gesellschaft im Allgemeinen. Und deswegen ist es so ein plakativer Spruch, glaube ich, der gut klingt, aber schnell in eine Sackgasse führt, weil ja, er sich ein bisschen einfach macht. Mein Gefühl mit der Sackgasse ist ja eher das mit dem aus der Krankheit eine Waffe machen. Seit wir angefangen haben, über diesen Debattenabend nachzudenken, weiß ich immer noch nicht, wie ich aus meiner Krankheit eine Waffe machen soll. Aber ich weiß, dass ich nur kollektiv Waffen habe, um mit Krankheit umzugehen. Ich glaube, so rum ist eher mein Fazit. Und dass ich eben weiß, dass wir halt dafür Wilhelmsburg solidarisch brauchen, um mit unseren Deformationen, die wir alle haben, und mit den Krankheiten, die einige von uns haben, irgendwie umzugehen. Und wünsche mir ja tatsächlich nach wie vor, dass irgendwie vielleicht auch nochmal sowas entsteht, wie die Gruppe, die unter dem Namen Survival of the Sickest überlegt hatte. Wie du gerade gesagt hast, gestern haben sich eben Leute angefangen auszutauschen, die Klinikerfahrungen haben. Das hat bestimmt auch schon jenseits von uns natürlich stattgefunden, aber dass man vielleicht nochmal einen organisierten Rahmen schafft, in dem eben so ein Austausch und ein gemeinsamer Lernprozess da drin mehr stattfindet.